Text 21. Stadt aus Glas erschien 1985 als erster Roman von Paul Auster. Zu Beginn wirkt dieser erste Teil der New York-Trilogie wie eine Kriminalgeschichte. Über Beobachtungen und Nachforschungen geraten die Protagonistinnen in eine Identitätskrise und es stellt sich heraus, dass die zunächst angenommenen Zusammenhänge falsch sind. Heute sechster und letzter Teil. Eine lange Zeit verging. Wie lange sie genau war, lässt sich unmöglich sagen. Sicherlich Wochen, aber vielleicht sogar Monate. Der Bericht über diese Periode ist weniger vollständig, als es der Autor gerne hätte. Aber die Informationen sind nun einmal knapp und er zog es vor, schweigend zu übergehen, was nicht eindeutig bestätigt werden konnte. Da sich diese Geschichte voll und ganz auf Tatsachen gründet, hält es der Autor für seine Pflicht, die Grenzen des Nachprüfbaren nicht zu überschreiten und den Gefahren der Erfindung um jeden Preis auszuweichen. Sogar das rote Notizbuch, das bisher einen ausführlichen Bericht über Quinns Erlebnisse lieferte, ist suspekt. Wir können nicht mit Gewissheit sagen, was mit Quinn während dieser Zeit geschah, denn gerade an diesem Punkt in der Geschichte begann er die Herrschaft über sich zu verlieren. Er blieb die meiste Zeit in der Gasse. Sein Platz war nicht unbequem, sobald er sich einmal an ihn gewöhnt hatte, und er hatte den Vorteil, gut vor allen Blicken verborgen zu sein. Von dort aus konnte er das Kommen und Gehen im Hause des Dillmans beobachten. Niemand kam heraus oder ging hinein, ohne dass er sah, wer es war. Anfangs überraschte es ihn, dass er weder Virginia noch Peter sah, aber viele Lieferanten kamen und gingen ständig, und schließlich wurde ihm klar, dass die beiden das Gebäude nicht zu verlassen brauchten. Sie konnten sich alles bringen lassen. Und dann begriff Quinn, dass auch sie sich verkrochen und in ihrer Wohnung das Ende des Falles abwarteten. Nach und nach passte sich Quinn seiner neuen Lebensweise an. Es gab eine Reihe von Problemen, aber es gelang ihm, sie nacheinander zu lösen. Als erstes kam die Frage der Ernährung. Da äußerste Wachsamkeit von ihm gefordert wurde, zögerte er, seinen Posten längere Zeit zu verlassen. Der Gedanke, dass in seiner Abwesenheit etwas geschehen könnte, quälte ihn. Und er gab sich die größte Mühe, die Gefahr zu verringern. Er hatte irgendwo gelesen, dass zwischen 3.30 Uhr und 4.30 Uhr morgens mehr Menschen in ihren Betten liegen und schlafen als zu jeder anderen Zeit. Statistisch gesehen waren die Chancen, dass um diese Zeit nichts geschah, am besten, und daher erledigte Quinn in dieser Stunde seine Einkäufe. In der Lexington Avenue, nicht weit im Norden, hatte er ein Lebensmittelgeschäft die ganze Nacht offen. Und jeden Morgen um 3.30 Uhr ging Quinn in raschem Tempo, der körperlichen Bewegung wegen und auch um Zeit zu sparen, dorthin und kaufte, was er in den nächsten 24 Stunden an Lebensmitteln brauchte. Es zeigte sich, dass das nicht viel war, und mit der Zeit brauchte er immer weniger. Denn Quinn machte die Erfahrung, dass Essen nicht notwendigerweise das Ernährungsproblem löst. Eine Mahlzeit war nur eine schwache Verteidigung gegen die Unvermeidlichkeit der nächsten Mahlzeit. Nahrung selbst konnte nie das Problem der Nahrung lösen. Sie zögerte nur den Augenblick hinaus, in dem die Frage ernstlich gestellt werden müsste. Die größte Gefahr bestand daher darin, zu viel zu essen. Nahm er mehr zu sich, als er sollte, steigerte sich sein Appetit auf die nächste Mahlzeit, und es war mehr Nahrung nötig, um ihn zu befriedigen. Indem er sich ständig sorgfältig beobachtete, war Quinn imstande, den Prozess umzukehren. Es war sein Ehrgeiz, so wenig wie möglich zu essen und dadurch den Hunger abzuwehren. In der besten aller Welten wäre es ihm vielleicht gelungen, den absoluten Nullpunkt zu erreichen. Aber er wollte unter den gegenwärtigen Umständen nicht allzu ehrgeizig sein. Im Geiste sah er das totale Fasten als ein Ideal an, als einen Zustand der Vollkommenheit, den er anstreben, aber nie erreichen konnte. Er wollte nicht verhungern und daran erinnerte er sich selbst jeden Tag, sondern nur frei sein, um an die Dinge zu denken, die ihn wirklich etwas angingen. Für den Augenblick bedeutete das, dass er sich vor allem mit dem Fall beschäftigen musste. Zum Glück ließ sich das mit seinem anderen Ehrgeiz vereinen, mit den $300 so lange wie möglich auszukommen. Es versteht sich von selbst, dass Quinn während dieser Zeit stark abmagerte. Sein zweites Problem war der Schlaf. Er konnte nicht immer zu wach bleiben, aber eben das erforderte die Situation von ihm. Auch hier musste er gewisse Konzessionen machen. Wie in Bezug auf das Essen hatte Quinn das Gefühl, dass er mit weniger auskommen konnte, als er gewohnt war. Statt der 6 bis 8 Stunden Schlaf, die er sich sonst gönnte, beschloss er, sich auf 3 oder 4 zu beschränken. Die Umstellung fiel ihm schwer, aber noch viel schwieriger war das Problem, wie er diese Stunden so verteilen sollte, dass die größtmögliche Wachsamkeit gewährleistet war. Offensichtlich durfte er nicht 4 Stunden hintereinander durchschlafen. Das Risiko war zu groß. Theoretisch wäre es am wirksamsten gewesen, alle 5 oder 6 Minuten 30 Sekunden lang zu schlafen. Das hätte die Gefahr, etwas zu versäumen, auf praktisch 0 reduziert. Aber er sah ein, dass dies physisch unmöglich war. Indem er aber diese Unmöglichkeit als eine Art Modell zugrunde legte, versuchte er sich darin zu üben, eine Reihe von kurzen Nickerchen zu machen und so oft wie möglich zwischen Schlafen und Wachen hin und her zu wechseln. Es war ein langer Kampf, der Disziplin und Konzentration erforderte. Und je länger das Experiment dauerte, desto erschöpfter war er. Am Anfang versuchte er es mit Sequenzen von jeweils 45 Minuten, die er allmählich auf 30 Minuten reduzierte. Zuletzt gelang es ihm mit recht gutem Erfolg, immer nur eine Viertelstunde zu schlafen. Eine Kirche in der Nähe half ihm bei seinen Bemühungen. Ihre Glocken schlugen alle 15 Minuten. Einmal für die Viertelstunde, zweimal für die halbe, dreimal für die Dreiviertelstunde und 4-mal für die volle, worauf noch die Schläge folgten, welche die Zeit anzeigten. Quinn lebte nach dem Rhythmus dieser Uhr. Und zuletzt konnte er ihn kaum noch von seinem eigenen Puls unterscheiden. Um Mitternacht begann seine allnächtliche Routine. Er schloss die Augen und schlief ein, bevor die Uhr 12 geschlagen hatte. 15 Minuten später wachte er auf, wenn die halbe Stunde schlug, schlief er wieder ein und bei den Schlägen der Dreiviertelstunde wachte er wieder auf. Um 3.30 Uhr ging er sein Essen holen, um 4 Uhr war er zurück und schlief dann wieder. Er träumte während dieser Zeit wenig und wenn, waren seine Träume sonderbar. Kurze Visionen des Unmittelbaren, seine Hände, seine Schuhe, die Ziegelmauer neben ihm. Und es gab auch keinen Augenblick, in dem er nicht todmüde war. Sein drittes Problem war der Schutz vor der Witterung. Aber es ließ sich leichter lösen als die beiden anderen. Zum Glück blieb das Wetter warm und als der Spätfrühling in den Sommer überging, regnete es nur wenig. Ab und zu gab es einen Schauer und 1 oder 2-mal ein Gewitter mit Donner und Blitz. Aber alles in allem war das Wetter nicht schlecht und Quinn hörte nie auf, für sein Glück zu danken. Weiter hinten in der Gasse stand eine große Blechtonne für Abfälle und wenn es nachts regnete, stieg Quinn hinein, um trocken zu bleiben. Der Geruch in der Tonne war überwältigend und er brachte ihn tagelang nicht aus seinen Kleidern heraus. Aber Quinn zog ihn dem Nasswerden vor, denn er wollte nicht das Risiko eingehen, sich zu erkälten oder krank zu werden. Zum Glück war der Deckel verbogen und passte nicht mehr ganz auf die Tonne. In einer Ecke klaffte ein Spalt von 15 oder 20 Zentimetern, eine Art Luftloch, durch das Quinn die Nase in die Nacht hinausstrecken und atmen konnte. Wenn er auf den Abfällen kniete und den Oberkörper gegen die Wand der Tonne lehnte, fand er seine Lage gar nicht so unbequem. In klaren Nächten schlief er unter der Tonne und legte seinen Kopf so, dass er den Vordereingang des Hauses des Stillmans sehen konnte, sobald er die Augen öffnete. Seine Blase entleerte er gewöhnlich in einer fernen Ecke der Gasse hinter der Mülltonne mit dem Rücken zur Straße. Die Eingeweide waren eine andere Angelegenheit und er stieg gewöhnlich in die Tonne, um nicht gesehen zu werden. Neben der Tonne standen noch einige Plastikmülleimer und in einem davon fand Quint meistens eine Zeitung, mit der er sich abputzen konnte. Einmal allerdings war er in einem dringenden Fall gezwungen, ein Blatt aus seinem Notizbuch zu nehmen. Was das Waschen und Rasieren anbetraf, so gehörten sie zu den Dingen, auf die Quinn zu verzichten gelernt hatte. Wie es ihm während dieser Zeit gelang, verborgen zu bleiben, ist ein Geheimnis. Aber es scheint, dass sie niemand entdeckte und niemand die Behörden auf seine Anwesenheit aufmerksam machte. Zweifellos durchschaute er rasch den Zeitplan der Müllabfuhr und verschwand aus der Gasse, wenn sie kam. Das gleiche galt für den Hausmeister, der jeden Abend die Abfälle in die Tonne und in die Eimer leerte. So ungewöhnlich es scheinen mag, niemand bemerkte jemals Quinn. Er war gleichsam mit den Mauern der Stadt verschmolzen. Die Probleme der Haushaltung und des materiellen Lebens beanspruchten einen gewissen Teil des Tages. Meistens hatte Quinn jedoch reichlich Zeit. Da er nicht wollte, dass ihn jemand sah, musste er anderen Menschen so planvoll wie nur möglich ausweichen. Er konnte sie nicht ansehen, er konnte nicht mit ihnen sprechen, er konnte nicht über sie nachdenken. Quinn hatte sich immer für einen Mann gehalten, der gern allein war. In den letzten 5 Jahren hatte er das Alleinsein auch absichtlich gesucht. Aber erst jetzt, als sein Leben in der Gasse weiter und weiter ging, begann er das wahre Wesen der Einsamkeit zu verstehen. Er konnte auf nichts anderes mehr zurückfallen als auf sich selbst. Und von allen Dingen, die er während der Tage dort entdeckte, war dies das eine, das er nicht anzweifelte, dass er fiel. Was er jedoch nicht verstand, war dies. Wie konnte man, da er doch fiel, von ihm erwarten, dass er sich ebenso auch wieder fing? War es möglich, zugleich oben und unten zu sein? Viele Stunden verbrachte er damit, zum Himmel hinaufzusehen. In seiner Lage hinten in der Gasse, eingeklemmt zwischen Mülltonne und Mauer, gab es wenig anderes zu sehen, und als die Tage vergingen, begann er an der Welt über ihm Gefallen zu finden. Er sah vor allem, dass der Himmel nie ruhig war. Auch an wolkenlosen Tagen, wenn überall nur das Blau zu herrschen schien, gab es ständig kleine Veränderungen, leichte Störungen, und der Himmel wurde flacher und tiefer, und es tauchte die plötzliche Weiße von Flugzeugen, Vögeln und fliegenden Papierfetzen auf. Wolken machten das Bild komplizierter, und Quinn verbrachte viele Nachmittage damit, sie zu studieren, zu versuchen, ihre Art, ihr Wesen zu begreifen, zu sehen, ob er nicht voraussagen könnte, was mit ihnen geschehen werde. Er machte sich vertraut mit den Cirrus, Cumulus, Stratus und Nimbostratus-Wolken und all ihren Kombinationen, wartete auf jede Form und sah, wie sich der Himmel unter ihrem Einfluss veränderte. Mit den Wolken kam auch die Farbe, und er hatte sich mit einer weiten Skala von Schwarz bis Weiß und einer Unendlichkeit grauer Zwischentöne zu beschäftigen. All das musste erforscht, gemessen und entziffert werden. Dazu kamen die Pastelltöne, die entstanden, so oft zu gewissen Tageszeiten die Sonnenstrahlen die Wolken trafen. Das Spektrum der Variablen war ungeheuer, und das Ergebnis hing jeweils von den Temperaturen der verschiedenen Schichten der Atmosphäre, den Typus der am Himmel vorhandenen Wolken und dem Stand der Sonne in einem gegebenen Augenblick ab. Aus all dem ergaben sich das Rot und das Rosa, die Quinn so sehr liebte, der Purpur und der Zinnober, das Orange und der Lavendel, das Gold und die federförmigen Persimonen. Nichts dauerte lange. Die Farben zerflossen bald, vermischten sich mit anderen, zogen weiter oder verblassten, wenn die Nacht erschien. Beinahe immer wehte ein Wind, der die Vorgänge beschleunigte. Dort, wo er in der Gasse saß, konnte Quinn ihn nur selten spüren, aber indem er seine Wirkung auf die Wolken beobachtete, vermochte er seine Stärke und die Art der Luft, die er bewegte, abzuschätzen. Nacheinander zogen alle Witterungserscheinungen über seinen Kopf hin, vom Sonnenschein bis zum Sturm, von Düsterkeit bis zu strahlender Helle. Morgen- und Abenddämmerungen gab es zu beobachten, die Verwandlungen des Mittags, die frühen Abende, die Nächte. Selbst in seiner Schwärze ruhte der Himmel nicht. Wolken trieben durch die Dunkelheit, der Mond hatte stets eine andere Gestalt und der Wind hörte nicht auf zu wehen. Manchmal zeigte sich sogar ein Stern in dem kleinen Fleckchen Himmel, das Quinn gehörte. Und während er hinaufsah, fragte er sich, ob er noch da oben oder schon längst ausgebrannt war. Die Tage kamen und gingen. Stillman erschien nicht. Zuletzt hatte Quinn kein Geld mehr. Schon seit einiger Zeit hatte er sich auf diesen Augenblick vorbereitet und gegen Ende hatte er seine Mittel mit manischer Präzision zusammengehalten. Er gab keinen Cent aus, ohne zuerst die Notwendigkeit dessen zu prüfen, was er zu brauchen glaubte, und ohne zuerst die Folgen und das Für und Wider abzuwägen. Doch auch die strengste Sparsamkeit konnte das Unvermeidliche nicht aufhalten. Es war etwa Mitte August, als Quinn feststellte, dass er nicht mehr weitermachen konnte. Der Autor fand das Datum durch gründliche Nachforschungen bestätigt. Es ist jedoch möglich, dass dieser Augenblick schon Ende Juli oder erst Anfang September eintrat, da alle Untersuchungen dieser Art einen gewissen Spielraum für Irrtümer berücksichtigen müssen. Nach bestem Wissen, sorgfältiger Prüfung des Beweismaterials und Ausschaltung aller offensichtlicher Widersprüche verlegt der Autor jedoch die folgenden Ereignisse in den Monat August, etwa in die Zeit zwischen dem 12. und dem 25. Quinn besaß nun so gut wie nichts mehr, einige Münzen, die keinen ganzen Dollar mehr ausmachten. Er war sicher, dass in seiner Abwesenheit Geld für ihn eingetroffen war. Er musste nur die Schecks aus dem Schließfach im Postamt holen, zur Bank gehen und sie einlösen. Wenn alles gut ging, konnte er binnen weniger Stunden wieder in der 69. Straße sein. Wir werden nie erfahren, was für Qualen es ihn kostete, seinen Platz zu verlassen. Er hatte nicht genug Geld, um den Bus zu nehmen. Zum ersten Mal seit vielen Wochen ging er eine längere Strecke. Es war seltsam, wieder auf den Beinen zu sein, sich stetig von einem Ort zum anderen zu bewegen, die Arme zu schwingen, das Pflaster unter den Schuhsohlen zu spüren. Und doch ging er die 69. Straße entlang nach Westen, bog in der Madison Avenue nach rechts ab und setzte seinen Weg nach Norden fort. Immer wieder musste er stehen bleiben, um Atem zu schöpfen. Und einmal musste er sich, dem Zusammenbrechen nahe, an einem Laternenpfahl festhalten. Er entdeckte, dass er leichter vorankam, wenn er die Füße so wenig wie möglich hob und mit langsamen, gleitenden Schritten dahin schlurfte. Auf diese Weise konnte er Kräfte sparen für die Straßenecken, wo er vor und nach jedem Schritt dem Rand des Gehsteigs hinunter und dann wieder auf den Gehsteig hinauf sorgfältig auf sein Gleichgewicht achten musste. In der 84. Straße blieb er kurz vor einem Laden stehen. An der Fassade war ein Spiegel angebracht und zum ersten Mal seit dem Beginn seiner Wache sah sich Quinn. Nicht, dass er Angst davor gehabt hätte, seinem eigenen Bild gegenüberzutreten. Er hatte einfach nicht daran gedacht. Er war zu sehr mit seiner Aufgabe beschäftigt gewesen, um an sich selbst zu denken, und die Frage seines Aussehens hatte gewissermaßen aufgehört zu existieren. Als er sich nun im Spiegel des Ladens sah, war er weder schockiert noch enttäuscht. Er fühlte gar nichts, denn in Wirklichkeit erkannte er sich in der Person, die er sah, nicht wieder. Er glaubte, einen Fremden im Spiegel zu erblicken, und in diesem ersten Augenblick drehte er sich rasch um. Er wollte sehen, wer der Fremde war, aber es befand sich niemand in seiner Nähe. Er wandte sich wieder dem Spiegel zu, um das Bild genauer zu prüfen. Zug um Zug studierte er das Gesicht, das er vor sich sah, und allmählich bemerkte er, dass diese Person eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Mann aufwies, den er immer für sich selbst gehalten hatte. Ja, es war mehr als wahrscheinlich, dass dies Quinn war, aber auch jetzt war er noch nicht bestürzt. Die Verwandlung seines Aussehens war so drastisch, dass er unwillkürlich fasziniert war. Er war zu einem Penner geworden. Seine Kleidung war verschossen, zerknittert, vor Schmutz verkommen. Sein Gesicht war von einem dichten schwarzen Bart mit kleinen grauen Flecken bedeckt. Sein Haar war lang und verfilzt, hinter den Ohren zu kleinen Büscheln verflochten und es ging ihm in Locken beinahe bis auf die Schulter hinunter. Er fühlte sich an Robinson Crusoe erinnert und wunderte sich darüber, wie schnell diese Veränderungen eingetreten waren. Es hatte nicht mehr als einige Monate gedauert und in dieser Zeit war er ein anderer Mensch geworden. Er versuchte, sich an den zu erinnern, der er zuvor gewesen war, aber es fiel ihm schwer. Er sah diesen neuen Quinn an und zuckte die Schultern. Es war nicht wirklich von Bedeutung. Er war früher das eine gewesen und nun war er etwas anderes. Das war weder besser noch schlechter. Es war anders. Weiter nichts. Er ging noch einige Blocks weiter stadtauswärts. Dann wandte er sich nach links, überquerte die Fifth Avenue und ging an der Mauer des Central Park entlang. Bei der 96. Straße betrat er den Park und stellte fest, dass er froh über das Gras und die Bäume war. Der Spätsommer hatte das Grün schon sehr erschöpft und da und dort blickte der Erdboden in braunen, staubigen Flecken durch. Aber die Bäume über ihm waren noch voller Laub und überall war ein Funkeln von Licht und Schatten zu sehen, das Quinn übernatürlich und schön fand. Es war spät am Vormittag und bis zur drückenden Hitze des Nachmittags sollten noch einige Stunden vergehen. Auf halbem Weg durch den Park überkam Quinn der Drang, sich auszuruhen. Hier gab es keine Straßen, keine Häuserblocks, die die Stadien seiner Fortbewegung kennzeichneten, und plötzlich schien ihm, dass er schon Stunden unterwegs war. Er hatte das Gefühl, dass er noch ein oder zwei Tage mühsam wandern müsste, um die andere Seite des Parks zu erreichen. Einige Minuten ging er noch weiter, aber zuletzt wollten ihn seine Beine nicht mehr tragen. Eine Eiche stand in seiner Nähe und Quinn ging auf sie zu, taumelnd wie ein Betrunkener, der nach einer durchzechten Nacht nach seinem Bett tastet. Er streckte sich auf dem grasbedeckten Hügel auf der Nordseite des Baumes aus, schob sich sein rotes Notizbuch unter den Kopf und schlief ein. Es war der erste ununterbrochene Schlaf seit Monaten und er wachte erst auf, als es wieder Morgen war. Seine Uhr sagte ihm, dass es 9:30 war und er mochte nicht an die Zeit denken, die er verloren hatte. Er stand auf und begann, nach Westen zu trotten, erstaunt darüber, dass seine Kräfte zurückgekehrt waren, aber wütend auf sich selbst wegen der Stunden, die er vergeudet hatte. Er war untröstlich. Gleich was er nun tat, er hatte das Gefühl, dass er in jedem Fall zu spät kommen würde. Er konnte 100 Jahre lang laufen und würde doch erst ankommen, wenn die Türen schon geschlossen wurden. Er verließ den Park bei der 96. Straße und ging weiter nach Westen. An der Ecke der Columbus Avenue sah er eine Telefonzelle, die ihn plötzlich an Auster und den Scheck über $500 erinnerte. Vielleicht konnte er Zeit sparen, wenn er sich jetzt das Geld geben ließ. Er konnte direkt zu Auster gehen, das Geld einstecken und sich den Weg zum Postamt und zur Bank ersparen. Aber ob Auster das Geld im Bar bei sich hatte? Wenn nicht, konnten sie sich vielleicht in Austers Bank treffen. Quinn betrat die Zelle, kramte in seiner Tasche und holte hervor, was ihm noch geblieben war. 2 10-Cent-Stücke, ein $0.25 und 8 Cent. Er rief die Auskunft an, um die Nummer zu erfahren, bekam sein 10-Cent-Stück im Rückgabefach zurück und steckte es wieder in den Schlitz und wählte. Auster hob nach dem dritten Läuten ab. Hier spricht Quinn. Wo zum Teufel haben Sie sich verkrochen? Ich habe Sie 1000-mal angerufen. Ich war beschäftigt mit dem Fall. Mit was für einem Fall? Mit dem Fall, Stillman. Erinnern Sie sich noch? Natürlich erinnere ich mich. Deshalb rufe ich an. Ich möchte jetzt vorbeikommen und mir das Geld abholen. Die $500. Was für Geld? Den Scheck, erinnern Sie sich? Den Scheck, den ich Ihnen gab und der auf Paul Auster ausgestellt war. Natürlich erinnere ich mich. Aber es gibt kein Geld. Deshalb habe ich Sie ja dauernd angerufen. Aber Sie hatten kein Recht, es auszugeben. Dieses Geld gehörte mir. Ich habe es nicht ausgegeben. Der Scheck ist geplatzt. Das glaube ich Ihnen nicht. Sie können zu mir kommen und den Brief der Bank sehen, wenn Sie wollen. Er liegt auf meinem Schreibtisch. Der Scheck war faul. Das ist doch absurd. Ja, das ist es. Aber das spielt nun keine Rolle mehr, oder? Natürlich spielt es eine Rolle. Ich brauche das Geld, um mit dem Fall weiterzumachen. Aber es gibt keinen Fall mehr. Es ist alles vorbei. Was meinen Sie da? Das, was Sie meinen. Der Fall Stillman. Aber was soll das bedeuten? Es ist vorbei. Ich arbeite noch dran. Das kann ich nicht glauben. Mann, hören Sie auf, so verdammt geheimnisvoll zu tun. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon Sie reden. Ich kann nicht glauben, dass Sie es nicht wissen. Wo zum Teufel waren Sie denn? Lesen Sie keine Zeitungen? Zeitungen? Verflucht! So sagen Sie schon, was Sie meinen. Ich habe wahrhaftig keine Zeit, Zeitungen zu lesen. Stillman ist von der Brooklyn Bridge gesprungen. Er hat vor 2,5 Monaten Selbstmord verübt. Sie lügen doch. Es stand in allen Zeitungen. Sie können es nachprüfen. Es war Ihr Stillman. Der Stillman, der Professor an der Columbia University gewesen war. Es hieß, er starb mitten in der Luft, bevor er noch auf dem Wasser aufschlug. Und Peter? Was ist mit Peter? Ich habe keine Ahnung. Weiß es denn irgendjemand? Kann ich nicht sagen. Das müssen Sie selbst herausbekommen. Ja, das muss ich dann wohl. Dann hängte er ein, ohne sich von Auster zu verabschieden. Er nahm das andere 10-Cent-Stück und rief damit Virginia Stillman an. Die Nummer wusste er noch auswendig. Eine mechanische Stimme wiederholte sie und sagte, dass es unter dieser Nummer keinen Anschluss mehr gab. Dann wiederholte die Stimme die Mitteilung und danach brach die Verbindung ab. Quinn konnte nicht mit Sicherheit sagen, wie ihm zumute war. In diesen ersten Augenblicken war es, als fühlte er nichts, als würde das Ganze letzten Endes nichts ausmachen. Er beschloss, später darüber nachzudenken. Später habe er noch genug Zeit dafür, dachte er. Für den Augenblick schien es das einzig Wichtige zu sein, nach Hause zu gehen. Er wollte in seine Wohnung zurückkehren, sich ausziehen und ein heißes Bad nehmen. Dann wollte er sich die neuen Magazine ansehen, ein paar Platten auflegen, ein wenig aufräumen. Und dann würde er vielleicht beginnen, darüber nachzudenken. Er ging in die 107. Straße zurück. Die Hausschlüssel hatte er noch in der Tasche. Und als er die Haustür aufsperrte und die 3 Treppen zu seiner Wohnung hinaufging, fühlte er sich beinahe glücklich. Aber dann trat er in die Wohnung und das war das Ende. Alles hatte sich verändert. Er schien sich an einem völlig anderen Ort zu befinden und Quinn dachte, er müsse aus Versehen die falsche Wohnung betreten haben. Er ging noch einmal ins Treppenhaus hinaus und sah nach der Nummer an der Tür. Nein, er hatte sich nicht geirrt. Es war seine Wohnung und mit seinem Schlüssel hatte er die Tür geöffnet. Er ging wieder hinein und versuchte, sich über die Lage klar zu werden. Die Möbel waren umgestellt worden. Wo ein Sofa gestanden hatte, war jetzt ein Tisch. An den Wänden hingen neue Bilder. Auf dem Boden lag ein neuer Teppich. Und sein Schreibtisch? Er suchte ihn, fand ihn aber nicht. Er betrachtete die Möbel genauer und sah, dass es gar nicht die seinen waren. Alles, was sich in der Wohnung befunden hatte, als er das letzte Mal da gewesen war, hatte man ausgeräumt. Sein Schreibtisch war fort, seine Bücher waren fort. Die Kinderzeichnungen seines toten Sohnes waren fort. Er ging vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer, sein Bett war fort, seine Kommode war fort. Er öffnete die oberste Schublade der Kommode, die jetzt da stand. Damenunterwäsche lag darin, in unordentlichen Haufen, Büstenhalter und Slips. Die nächste Schublade enthielt Damenpullover. Weiter ging Quinn nicht. Auf einem Tisch neben dem Bett stand die gerahmte Fotografie eines blonden jungen Mannes mit einem bulligen Gesicht. Ein anderes Foto zeigte denselben jungen Mann, der lächelnd im Schnee stand und den Arm um ein fade aussehendes Mädchen legte. Auch sie lächelte. Hinter ihnen sah man einen Skihang, einen Mann mit ein paar Skiern über der Schulter und den blauen Winterhimmel. Quinn ging ins Wohnzimmer zurück und setzte sich in einen Sessel. Er sah eine halbgerauchte Zigarette mit Lippenstift daran in einem Aschenbecher. Er zündete sie an und rauchte sie. Dann ging er in die Küche, öffnete den Kühlschrank und fand etwas Orangensaft und Brot. Er trank den Saft, aß drei Schnitten Brot und kehrte ins Wohnzimmer zurück, wo er sich wieder in den Sessel setzte. Eine Viertelstunde später hörte er Schritte die Treppe hinaufkommen und ein Klirren von Schlüsseln vor der Tür. Dann trat das Mädchen vom Foto in die Wohnung. Sie trug eine weiße Schwesterntracht und hielt einen braunen Einkaufssack in den Armen. Als sie Quinn sah, ließ sie den Sack fallen und schrie. Oder sie schrie zuerst und ließ dann den Sack fallen. Quinn konnte nicht sagen, wie es war. Der Papiersack platzte, als er auf den Boden aufschlug, und Milch plätscherte in einem weißen Rinnsal auf den Teppichrand zu. Quinn stand auf, hob beschwichtigend die Hand und sagte, sie solle unbesorgt sein, er werde ihr nichts tun. Er wolle nur wissen, warum sie in seiner Wohnung wohne. Er nahm den Schlüssel aus der Tasche und hielt ihn in die Höhe, wie um seine guten Absichten zu beweisen. Er brauchte eine Weile, um sie zu überzeugen, aber schließlich beruhigte sie sich. Das bedeutete aber nicht, dass sie ihm traute oder weniger Angst hatte. Sie blieb neben der offenen Tür stehen, bereit, beim ersten Anzeichen von Gefahr hinauszustürzen. Quinn blieb auf Distanz. Er wollte die Lage nicht noch verschlimmern. Sein Mund redete weiter und erklärte immer und immer wieder, dass sie in seiner Wohnung lebte. Sie glaubte ihm offensichtlich kein Wort, hörte aber zu, um ihn nicht zu reizen und hoffte zweifellos, dass er sich bis zur Erschöpfung aussprechen und dann gehen werde. Ich wohne jetzt seit einem Monat hier. Das ist meine Wohnung. Ich habe einen Mietvertrag für ein Jahr unterschrieben. So, und warum habe ich dann den Schlüssel? Das muss sie doch überzeugen. Sie können auf hunderterlei Arten zu dem Schlüssel gekommen sein. Hat man Ihnen denn nicht gesagt, dass hier jemand wohnt, als Sie eingezogen sind? Sie sagten ein Schriftsteller. Aber er ist verschwunden. Er hatte seit Monaten seine Miete nicht gezahlt. Genau, und das bin ich. Ich bin der Schriftsteller. Schriftsteller? Das soll ja wohl ein Witz sein. Sehen Sie sich doch an, so viel Schmutz habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ja, ich hatte in letzter Zeit Schwierigkeiten, aber das geht vorüber. Der Hauswirt sagte mir, er war ziemlich froh, Sie endlich loszuwerden. Er mag keine Mieter, die nicht zur Arbeit gehen. Sie verbrauchen zu viel Heizung und machen die Einrichtung kaputt. Wissen Sie denn, was mit meinen Sachen geschehen ist? Was für Sachen? Meine Bücher, meine Möbel, meine Papiere. Woher soll ich das wissen? Sie haben wahrscheinlich verkauft, was Sie konnten und das Übrige weggeworfen. Als ich einzog, war alles schon weg. Ist Ihnen klar, was das bedeutet? Offen gesagt, das ist mir egal. Das ist Ihr Problem, nicht meins. Ich möchte nur, dass Sie gehen, und zwar sofort. Das ist meine Wohnung. Und ich will Sie nicht mehr sehen. Wenn Sie nicht gehen, rufe ich die Polizei und lasse Sie verhaften. Es hatte keinen Zweck mehr. Er konnte den Rest des Tages da stehen und mit dem Mädchen streiten, und er würde seine Wohnung doch nicht zurückbekommen. Sie war fort, er war fort, alles war fort. Er stammelte etwas Unhörbares, entschuldigte sich dafür, dass er ihre Zeit in Anspruch genommen hatte, und ging an ihr vorbei durch die Tür. Da ihm nun schon gleichgültig war, was geschah, wunderte sich Quinn nicht darüber, dass sich die Haustür in der 69. Straße ohne Schlüssel öffnen ließ. Es überraschte ihn auch nicht, dass die Tür der Stillman-Wohnung ebenfalls offen war, als er im 9. Stock den Korridor hinunterging. Und am wenigsten wunderte es ihn, dass die Wohnung leer war. Sie war vollkommen ausgeräumt worden und in den Zimmern befand sich nichts mehr. Jedes sah genauso aus wie die anderen, ein hölzerner Fußboden und vier weiße Wände. Das machte auf Quinn keinen besonderen Eindruck. Er war erschöpft und das Einzige, woran er denken konnte, war die Augen zu schließen. Er ging in eines der Zimmer im hinteren Teil der Wohnung. Es war ein kleiner Raum, der nicht mehr als 2,5 x 1,5 Meter maß. Er hatte ein Fenster mit einem Drahtgitter, durch das man den Luftschacht sah und schien von allen Räumen der dunkelste zu sein. In diesem Zimmer befand sich eine zweite Tür, die in eine fensterlose Nische mit einer Toilette und einem Waschbecken führte. Quinn legte das rote Notizbuch auf den Boden, zog den Kugelschreiber des Taubstummen aus der Tasche und warf ihn auf das Notizbuch. Dann nahm er seine Uhr ab und steckte sie in die Tasche. Danach zog er sich ganz aus, öffnete das Fenster und warf nacheinander alles in den Luftschacht, zuerst den rechten Schuh, dann den linken Schuh, die eine Socke und die andere Socke, sein Hemd, seinen Sakko, seine Unterhose, seine Hose. Er sah ihnen nicht nach, wie sie fielen, und prüfte auch nicht nach, wo sie landeten. Dann schloss er das Fenster, legte sich mitten auf den Boden und schlief ein. Es war dunkel im Raum, als er aufwachte. Quinn konnte nicht wissen, wie viel Zeit vergangen, ob es die Nacht dieses Tages oder die Nacht des nächsten war. Es bestand sogar die Möglichkeit, dachte er, dass es gar nicht Nacht war. Vielleicht war es nur im Raum dunkel und draußen vor dem Fenster schien die Sonne. Einige Augenblicke dachte er daran, aufzustehen und an das Fenster zu gehen, um nachzusehen, aber dann entschied er, dass es gleichgültig war. Wenn es jetzt nicht Nacht ist, dachte er, wird die Nacht eben später kommen. Das war gewiss. Und ob er aus dem Fenster sah oder nicht, die Antwort würde dieselbe sein. Außerdem, wenn es wirklich hier in New York Nacht war, schien die Sonne gewiss anderswo. In China zum Beispiel war es zweifellos mitten am Nachmittag und die Reisbauern wischten sich den Schweiß von der Stirn. Nacht und Tag waren nur relative Begriffe. Sie bezogen sich nicht auf einen absoluten Zustand. In jedem gegebenen Augenblick war es immer beides. Wir wussten es nur aus dem einen Grunde nicht, da wir nicht gleichzeitig an zwei Orten sein konnten. Quinn dachte auch daran, aufzustehen und in ein anderes Zimmer zu gehen. Aber dann wurde ihm bewusst, dass er ganz glücklich war, wo er sich befand. Es war bequem hier an diesem Ort, den er sich ausgesucht hatte. Und er fand, dass es schön war, so auf dem Rücken zu liegen und mit offenen Augen zur Decke hinaufzuschauen. Oder zu dem, was die Decke gewesen wäre, wenn er sie hätte sehen können. Nur eines fehlte ihm, und das war der Himmel. Er erkannte, dass er ihn über sich vermisste, nachdem er so viele Tage und Nächte im Freien verbracht hatte. Aber jetzt war er drinnen, und gleich welches Zimmer er sich aussuchte, um darin zu kampieren, der Himmel würde verborgen bleiben, unzugänglich selbst an der fernsten Sichtgrenze. Er gedachte, dort zu bleiben, bis er nicht mehr konnte. Er hatte Wasser aus dem Hahn des Waschbeckens, um seinen Durst zu löschen, und damit würde er etwas Zeit gewinnen. Schließlich würde er hungrig werden und essen müssen. Aber er hatte so lange daran gearbeitet, so wenig zu brauchen, und er wusste, dass dieser Augenblick erst in einigen Tagen kommen würde. Er beschloss, nicht daran zu denken, bis er dazu gezwungen war. Es hatte keinen Sinn, sich Sorgen zu machen, dachte er. Es hatte keinen Sinn, sich mit Dingen zu beschäftigen, die ohne Belang waren. Er versuchte, an das Leben zu denken, das er gelebt hatte, bevor die Geschichte begann. Das bereitete ihm viele Schwierigkeiten, denn es schien ihm nun so fern zu sein. Er erinnerte sich an die Bücher, die er unter dem Namen William Wilson geschrieben hatte. Es war seltsam, dachte er, dass er das getan hatte, und er fragte sich nun, warum. In seinem Innern erkannte er, dass Max Work tot war. Er war irgendwo auf dem Weg zu seinem nächsten Fall gestorben, und Quinn konnte sich nicht dazu bringen, Bedauern zu empfinden. Alles schien nun ganz unwichtig zu sein. Er dachte an seinen Schreibtisch und die tausende von Wörtern, die er dort geschrieben hatte. Er dachte an den Mann, der sein Agent gewesen war, und stellte fest, dass ihm sein Name nicht mehr einfiel. So viele Dinge verschwanden nun, und es war schwer, sie festzuhalten. Quinn versuchte, sich die Aufstellung der Mets ins Gedächtnis zurückzurufen. Aber seine Gedanken schweiften ab. Der Centerfielder, so viel wusste er noch, war Mookie Wilson. Ein vielversprechender junger Spieler, der in Wirklichkeit William Wilson hieß. Das war gewiss interessant. Quinn verfolgte den Gedanken einige Augenblicke lang, aber dann gab er ihn auf. Die beiden William Wilsons löschten sich gegenseitig aus und das war alles. Quinn winkte ihnen im Geiste Lebewohl. Die Mets würden wieder auf dem letzten Platz landen und wem würde das schon etwas ausmachen? Als er das nächste Mal aufwachte, schien die Sonne ins Zimmer. Neben ihm auf dem Boden stand ein Tablett mit Speisen, die Schüsseln dampften von einem Rindsbraten mit Beilagen. Quinn nahm es ohne Auflehnung zur Kenntnis. Er war weder überrascht noch verwirrt. »Ja, es ist durchaus möglich, dass man ein Essen für mich dagelassen hat.« Er war nicht neugierig, wie oder warum das geschehen war. Es kam ihm nicht einmal in den Sinn, das Zimmer zu verlassen und in der übrigen Wohnung nach einer Antwort zu suchen. Er betrachtete vielmehr das Essen auf dem Tablett genauer und sah, dass es neben zwei großen Schnitten gebratenen Rindfleischs noch 7 kleine geröstete Kartoffeln, einen Teller Spargel, ein frisches Brötchen, Salat, eine Karaffe mit Rotwein und als Nachspeise einige Stück Käse und eine Birne gab. Eine weiße Serviette lag dabei und das Tafelsilber war von feinster Qualität. Quinn aß die Speisen oder jedenfalls die Hälfte davon, denn mehr konnte er nicht bewältigen. Nach der Mahlzeit begann er, in seinem roten Notizbuch zu schreiben. Er schrieb, bis die Dunkelheit in den Raum zurückkehrte. In der Mitte der Decke war eine kleine Lampe angebracht und ein Schalter befand sich neben der Tür. Aber der Gedanke, sich ihrer zu bedienen, missfiel Quinn. Kurz darauf schlief er wieder ein. Als er aufwachte, war das Zimmer voll Sonnenlicht und auf dem Boden stand wieder ein Tablett mit Speisen. Er aß davon, so viel er konnte, und begann wieder im roten Notizbuch zu schreiben. Zum größten Teil bestanden seine Eintragungen aus dieser Periode aus nebensächlichen Fragen zum Fall Stillman. Quinn fragte sich zum Beispiel, warum er sich nicht die Mühe gemacht hatte, die Zeitungsberichte über die Verhaftung Stillmans im Jahre 1969 zu lesen. Er untersuchte das Problem, ob die Mondlandung in demselben Jahr irgendwie mit dem, was geschehen war, in Zusammenhang stand. Er fragte sich, warum er Auster aufs Wort geglaubt hatte, dass Stillman tot ist. Er versuchte an Eier zu denken und schrieb Wendungen auf wie ein Ei legen oder einander gleichen wie ein Ei dem anderen. Er fragte sich, was hätte geschehen können, wenn er dem zweiten Stillman und nicht dem ersten gefolgt wäre. Er fragte sich, warum Christophorus, der Schutzpatron der Reisenden, 1969, gerade zur Zeit der Fahrt zum Mond, vom Papst aus der Liste der kanonischen Heiligen gestrichen wurde. Er durchdachte die Frage, warum Don Quixote nicht einfach Bücher wie die, die er liebte, geschrieben hatte, anstatt ihre Abenteuer zu erleben. Er fragte sich, warum er die gleichen Initialen hatte wie Don Quixote. Er überlegte, ob das Mädchen, das in seine Wohnung eingezogen war, nicht vielleicht dasselbe war, das er in der Grand Central Station bei der Lektüre seines Buches angetroffen hatte. Er hätte gern gewusst, ob Virginia Stillman einen anderen Detektiv engagiert hatte, nachdem er nicht mehr mit ihr in Verbindung getreten war. Er fragte sich, warum er Auster geglaubt hatte, dass der Scheck geplatzt war. Er dachte an Peter Stillman und fragte sich, ob er je in dem Zimmer geschlafen hatte, in dem er sich nun befand. Er fragte sich, ob der Fall wirklich abgeschlossen war oder ob er nicht irgendwie noch daran arbeitete. Er fragte sich, wie die Karte aller Schritte, die er in seinem Leben getan hatte, aussehen mochte und was für ein Wort man auf ihr lesen könnte. Wenn es dunkel war, schlief Quinn, und wenn es hell war, aß er und schrieb in dem roten Notizbuch. Er konnte nie mit Sicherheit sagen, wie viel Zeit jeweils dazwischen vergangen war, denn er beschäftigte sich nicht damit, die Tage oder Stunden zu zählen. Es schien ihm jedoch, dass allmählich die Dunkelheit über das Licht die Oberhand gewann, dass, während anfangs der Sonnenschein vorgeherrscht hatte, nun das Licht immer schwächer und vergänglicher geworden war. Die Tag- und Nachtgleiche war sicherlich schon vorüber, und es ging vielleicht auf die Wintersonnenwende zu. Aber auch nachdem der Winter gekommen war und sich der Prozess theoretisch hätte umkehren müssen, beobachtete Quinn, dass die Perioden der Dunkelheit immer länger wurden als die Perioden des Lichts. Es schien ihm, dass er immer weniger Zeit hatte, seine Mahlzeit einzunehmen und in seinem roten Notizbuch zu schreiben. Zuletzt hatte er den Eindruck, dass diese Perioden auf Minuten reduziert worden waren. Einmal zum Beispiel hatte er gegessen und stellte fest, dass er gerade noch genug Zeit hatte, um 3 Sätze in sein rotes Notizbuch zu schreiben. Als es das nächste Mal hell war, konnte er nur noch 2 Sätze schreiben. Er begann, seine Mahlzeiten zu überspringen und sich ganz dem roten Notizbuch zu widmen. Und er aß nur noch, wenn er das Gefühl hatte, dass er den Hunger nicht mehr ertragen konnte. Aber die Zeit wurde immer kürzer, und bald konnte er nur noch 1 oder 2 Bissen essen, bevor die Dunkelheit zurückkehrte. Er dachte nicht daran, das elektrische Licht einzuschalten, denn er hatte längst vergessen, dass es da war. Diese Periode der zunehmenden Dunkelheit fiel mit dem Knappwerden der Seiten im roten Notizbuch zusammen. Allmählich näherte sich Quinn dem Ende. In einem gewissen Augenblick wurde ihm klar, je mehr er schrieb, desto früher musste die Zeit kommen, in der er gar nicht mehr schreiben konnte. Er begann, seine Worte mit großer Sorgfalt abzuwägen und rang darum, sich so sparsam und klar wie möglich auszudrücken. Er bedauerte, im ersten Teil des roten Notizbuchs so viele Seiten vergeudet zu haben, und es tat ihm leid, dass er überhaupt über den Fall Stillman geschrieben hatte. Denn der Fall lag nun weit hinter ihm und er dachte nicht mehr an ihn. Er war eine Brücke zu einem anderen Ort in seinem Leben gewesen. Und nun, da er sie überschritten hatte, war ihre Bedeutung verloren gegangen. Quinn hatte kein Interesse mehr an sich selbst. Er schrieb über die Sterne, die Erde, seine Hoffnungen für die Menschheit. Er fühlte, dass seine Worte von ihm losgetrennt waren, dass sie nun ein Teil der weiten Welt geworden waren. So wirklich und spezifisch wie ein Stein oder ein See oder eine Blume. Mit ihm hatten sie nichts mehr zu tun. Er erinnerte sich an seine Geburt und wie er sanft aus dem Schoß seiner Mutter gezogen worden war. Er erinnerte sich an die endlose Güte der Welt und aller Menschen, die er je geliebt hatte. Nichts anderes zählte mehr als die Schönheit von alledem. Er hätte gern weiter darüber geschrieben und es schmerzte ihn zu wissen, dass es nicht möglich sein werde. Er fragte sich, ob er es in sich hatte, ohne Kugelschreiber zu schreiben, ob er stattdessen lernen konnte zu sprechen, die Dunkelheit mit seiner Stimme zu füllen, die Worte in die Luft zu sprechen, in die Wände, in die Stadt hinaus, auch wenn das Licht nicht mehr zurückkehrte. Der letzte Satz im roten Notizbuch lautet: Was wird geschehen, wenn in dem roten Notizbuch keine Seiten mehr sind? Von hier an wird die Geschichte undurchsichtig. Die Information ist zu Ende und die Ereignisse, die auf diesen letzten Satz folgten, wird man nie kennen. Es wäre töricht, auch nur raten zu wollen. Ich kehrte im Februar von meiner Afrika-Reise zurück, wenige Stunden bevor ein Schneesturm New York heimsuchte. Ich rief an diesem Abend meinen Freund Orster an und er bat mich eindringlich, ihn aufzusuchen, so rasch ich konnte. Es war etwas so Drängendes in seiner Stimme, dass ich es nicht wagte, mich zu weigern, obwohl ich erschöpft war. In seiner Wohnung erklärte mir Orster das Wenige, was er über Quinn wusste, und dann beschrieb er den seltsamen Fall, in den er durch Zufall verwickelt worden war. Er lasse ihn nicht mehr los, sagte er, und er wolle meinen Rat hören, was er tun solle. Nachdem ich ihn zu Ende angehört hatte, ereiferte ich mich darüber, dass er Quinn mit solcher Gleichgültigkeit behandelt hatte. Ich machte ihm Vorwürfe, weil er an den Ereignissen nicht stärker teilgenommen hatte, weil er nichts unternommen hatte, um einem Mann zu helfen, der sich so offensichtlich in Schwierigkeiten befand. Orster schien sich meine Worte zu Herzen zu nehmen. Ja, er sagte, eben deshalb habe er mich zu sich gebeten. Er habe sich schuldig gefühlt und müsse sein Gewissen erleichtern. Er sagte, ich sei der einzige Mensch, dem er trauen könne. Er hatte die letzten Monate damit verbracht, Quinn zu suchen, aber ohne Erfolg. Quinn lebte nicht mehr in seiner Wohnung und alle Versuche, Virginia Stillman zu erreichen, waren fehlgeschlagen. Da schlug ich vor, die Stillman-Wohnung aufzusuchen. Irgendwie sagte mir mein Gefühl, dass Quinn zuletzt dort angelangt sein musste. Wir zogen unsere Mäntel an, gingen hinaus und nahmen ein Taxi zur East 69th Street. Der Schnee fiel seit einer Stunde und die Straßen waren schon gefährlich glatt. Wir hatten keinerlei Mühe, in das Gebäude zu kommen. Wir schlüpften mit einem der Bewohner, der gerade heimkam, durch die Tür. Wir gingen hinauf und fanden die Tür zur früheren Stillman-Wohnung. Sie war unverschlossen. Wir traten vorsichtig ein und entdeckten eine Reihe kahler, leerer Räume. In einem kleinen Zimmer ganz hinten, das makellos sauber war wie alle anderen, lag das rote Notizbuch auf dem Boden. Orster hob es auf, blätterte kurz darin und sagte, es sei Quinns. Dann gab er es mir und sagte, ich soll es behalten. Das Ganze habe ihn so sehr mitgenommen, dass er Angst davor habe, es selbst aufzubewahren. Ich sagte, ich wolle es verwahren, bis er bereit sei, es zu lesen, aber er schüttelte den Kopf und sagte, er wolle es nie wiedersehen. Dann verließen wir das Haus und gingen in den Schnee hinaus. Die Stadt war nun ganz weiß und der Schnee fiel weiter, als wollte er nie mehr aufhören. Was Quinn betrifft, es ist mir unmöglich zu sagen, wo er jetzt ist. Ich habe das rote Notizbuch so gründlich studiert, wie ich es nur konnte, und alle Ungenauigkeiten dieser Geschichte müssen mir zum Vorwurf gemacht werden. Es gab Augenblicke, in denen der Text schwer zu entziffern war, aber ich habe mein Bestes getan und mich aller Deutungen enthalten. Das rote Notizbuch ist natürlich nur die halbe Geschichte, wie jeder empfindsame Leser verstehen wird. Was Orster angeht, bin ich überzeugt, dass er sich in der ganzen Sache schlecht benommen hat. Wenn unsere Freundschaft zu Ende ist, so ist er selber schuld. Was mich betrifft, so bleiben meine Gedanken bei Quinn. Er wird immer bei mir sein. Und wohin immer er verschwunden sein mag, ich wünsche ihm viel Glück. Thank you. Mein erster Roman wurde von einer falschen Nummer inspiriert. Als ich eines Nachmittags allein in meiner Wohnung in Brooklyn am Schreibtisch saß und zu arbeiten versuchte, klingelte das Telefon. Wenn ich mich nicht irre, war das im Frühjahr 1980, wenige Tage nachdem ich die Münze vor dem Shea Stadium gefunden hatte. Ich nahm den Hörer ab und der Mann am anderen Ende der Leitung fragte, ob er mit der Agentur Pinkerton spreche. Ich sagte nein, er habe sich verwählt und legte auf. Dann machte ich mich wieder an die Arbeit und der Anruf war rasch vergessen. Am nächsten Nachmittag ging wieder das Telefon. Derselbe Anrufer und dieselbe Frage wie am Tag zuvor. Spreche ich mit der Agentur Pinkerton? Wieder sagte ich nein und legte auf. Diesmal jedoch begann ich darüber nachzudenken, was wohl geschehen wäre, hätte ich ja gesagt. Was, wenn ich mich als Detektiv der Agentur Pinkerton ausgegeben hätte? Wenn ich den Fall übernommen hätte? Ehrlich gesagt hatte ich das Gefühl, eine seltene Chance vertan zu haben. Falls der Mann noch einmal anrufen sollte, nahm ich mir vor, würde ich wenigstens ein bisschen mit ihm reden und herauszufinden versuchen, worum es eigentlich ging. Ich wartete förmlich auf das Läuten des Telefons, aber es kam kein dritter Anruf mehr. Doch das Räderwerk in meinem Kopf war nun einmal in Gang geraten und nach taten sich mir eine Unmenge von Möglichkeiten auf. Als ich ein Jahr später mit der Niederschrift von Stadt aus Glas anfing, war die falsche Nummer das entscheidende Ereignis des Buches geworden. Der Irrtum, der die ganze Geschichte in Bewegung setzt. Ein Mann namens Quinn bekommt einen Anruf von jemandem, der dem Privatdetektiv Paul Auster sprechen will. Genau wie ich sagt Quinn dem Anrufer, dass er sich verwählt habe. Am nächsten Abend das gleiche und wieder legt Quinn auf. Anders als ich erhält Quinn jedoch eine dritte Chance. Als am dritten Abend wieder das Telefon läutet, geht er auf den Anrufer ein und übernimmt den Fall. Ja, sagt er, ich bin Paul Auster. Und in diesem Augenblick fängt der Wahnsinn an. Wichtig war mir vor allem, meinen ursprünglichen Impuls treu zu bleiben. Es schien mir sinnlos, das Buch zu schreiben, wenn ich mich nicht an den Geist dessen hielt, was wirklich geschehen war. Daher musste ich selbst an der Handlung beteiligt sein, oder zumindest jemand, der mir ähnelte, der meinen Namen trug. Und daher musste die Geschichte auch von Detektiven handeln, die keine Detektive waren, von Maskeraden, von Rätseln, die sich nicht lösen lassen. Was auch immer daraus werden mochte, mir blieb keine andere Wahl. Alles schön und gut. Ich habe das Buch vor 10 Jahren beendet und seither beschäftigen mich andere Projekte, andere Ideen, andere Bücher. Vor weniger als 2 Monaten machte ich jedoch die Erfahrung, dass Bücher niemals fertig sind, dass manche Geschichten sich ohne einen Autor weiterschreiben. Als ich an jenem Nachmittag allein in meiner Wohnung in Brooklyn am Schreibtisch saß und zu arbeiten versuchte, klingelte das Telefon. Es war eine andere Wohnung als die, in der ich 1980 gelebt hatte. Eine andere Wohnung mit einer anderen Telefonnummer. Ich nahm den Hörer ab und der Mann am anderen Ende der Leitung fragte, ob er Mr. Quinn sprechen könne. Er hatte einen spanischen Akzent. Die Stimme kam mir unbekannt vor. Zunächst glaubte ich, einer meiner Freunde versuche, mich auf den Arm zu nehmen. »Mr. Quinn«, sagte ich. »Soll das ein Witz sein oder was?« »Nein, es war kein Witz.« Der Mann meinte es völlig ernst. Er müsse Mr. Quinn unbedingt sprechen. Ich solle ihn jetzt bitte mit ihm verbinden. Nur um mich zu vergewissern, ließ ich mir den Namen buchstabieren. Der Anrufer sprach mit ziemlich starkem Akzent und ich hoffte, dass er womöglich einen Mr. Quinn sprechen wollte. Pech gehabt. Q-U-I-N-N, sagte der Mann. Plötzlich wurde mir Angst und einige Sekunden lang bekam ich kein Wort über die Lippen. »Bedauere«, sagte ich schließlich, »aber hier wohnt kein Mr. Quinn. Sie haben sich verwählt.« Der Mann entschuldigte sich für die Störung, dann legten wir beide auf. »Das ist wirklich geschehen. Wie alles andere, was ich in diesem roten Notizbuch aufgezeichnet habe, ist es eine wahre Geschichte.« Thank you. Thank you.